Wagner, Opa Lopp. Auch noch Gletscher und es haut wie nichts an. Ich hab aus ganz kleinen Bierbau schon klettert, so gut wie ein Kamm. Edelweiss kriegt für mein Mütti um einen stutzigen Felsenabsatz. Und dann hab ich schon gespürt, dass der Hans wie ein Bärtierer wird. Ich bin ein Bergführer aus dem Berner Oberland. Parat, Nagel, Schuhe und ein Hauptlein ins Band. Als junger Dämpfer, Bergführer, viel Kraft han ich und schön brun. Hätte keiner hier um einen anderen im Klettern mit mir sucht null. Viel Gipfel han ich gemacht, bivouakiert han ich bis Sturm und Nacht. Bergführer aus dem Genner Oberland. Parat, Nagel, Schuhe und ein Hauptlein ins Band. Heute sitze wie nur vor mein Häusli, weil ich alten jetzt grabe, jetzt bin. Und denke noch meine Touristen, wo ich mitten im Berge bin gesehen. Und seh jetzt heute leer, wird mir die Augen gewiss ein bisschen viech. Ich bin ein Bergführer aus dem Berner Oberland.